Die schlauen Mädchen aus Fabeln und Erzählungen von Christian Füchtigott-Gellert, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Die schlauen Mädchen. Zwei Mädchen brachten ihre Tage bei einer alten Base zu. Die Alte hielt zu ihrer Muhmenplage sehr wenig von der Morgenruh. Kaum krähte noch der Hahn bei frühem Tage, so rief sie schon: »Steht auf, ihr Mädchen, es ist spät, der Hahn hat schon zweimal gekräht.« Die Mädchen, die so gern noch mehr geschlafen hätten, denn überhaupt sagt man, dass es kein Mädchen gibt, die nicht den Schlaf und ihr Gesicht liebt, die wunden sich in ihren weichen Betten und schwuren dem verdammten Hahn den Tod und taten ihm, da sie die Zeit ersahen, den ärgsten Tod rachsüchtig an. »Ich hab's gedacht, du guter Hahn, erzürnter Schönen ihrer Rache kann kein Geschöpf so leicht entfliehen, und ihren Zorn sich zuzuziehen, ist leider eine leichte Sache.« Der arme Hahn war also aus der Welt, vergebens nur ward von der Alten ein scharf Examen angestellt. Die Mädchen taten fremd und schalten auf den, der diesen Mord getan, und weinten endlich mit der Alten recht bitterlich um ihren Hahn. Allein, was half's den schlauen Kindern? Der Tod des Hahns sollt ihre Plage mindern, und er vermehrte sie noch mehr. Die Base, die sie sonst nicht eh im Schlafe störte, als bis sie ihren Haushahn hörte, wußt in der Nacht jetzt nicht, um welche Zeit es wär, allein weil es ihr Alter mit sich brachte, daß sie um Mitternacht erwachte, so rief sie die auch schon um Mitternacht, die später aufzustehen den Haushahn umgebracht. Wärst du so klug, die kleinen Plagen des Lebens willig auszustehen, so würdest du dich nicht so oft genötigt sehen, die größeren Übel zu ertragen. Ende von Die schlauen Mädchen.